Wölferadio. Man of the Match. Spiel meines Lebens. Ja, hallo liebe Wölferadio-Zuhörer. Heute wieder zu einem ganz besonderen Format, einem Special-Format. Man of the Match, Spiel meines Lebens. Das habe ich ja neulich mal ins Leben gerufen gehabt, um ja, VfL-Fans die Möglichkeit zu geben, über ja, ihr grün-weißes Erweckungserlebnis zu sprechen. Und letztes Mal war der Tim Schulze zu Gast und hat das erzählt, was ihn da so umgetrieben hat. Und ja, das kam sehr gut an, sehr schönes Feedback. Hat ganz, ganz vielen Leuten auch gefallen, die sich dann bei mir auch gemeldet hatten und auch gerne mal hier zu Gast sein möchten. Und einen, den begrüße ich heute, und das ist der Björn Dau. Grüß dich. Ja, moin, sagt man bei uns. Ja, moin, moin. Und da hört man schon, der Junge kommt nicht aus Wolfsburg, der kommt nämlich aus Flensburg und ist extra hier zum Gespräch angereist nach Wolfsburg, um mit dem Lenny die nächste Folge Man of the Match aufzunehmen. Riesenleistung. Na, danke erstmal dafür. Solch eine Ehre da. Ja, habt ihr das gehört? Genau zugehört, ja? Das ist eine Ehre, ja, wir da zu Gast sind. Vielleicht kommt der ein oder andere auch nochmal auf den Geschmack. Kann sich gerne nochmal jeder melden, der hier darüber sprechen möchte, wie es denn so ist und was denn dazu geführt hat, warum wir alle VfL-Fans geworden sind. Ja, Björn, ganz klar, da muss man natürlich erstmal fragen, wie kommt man aus dem hohen Norden dazu, grundsätzlich erstmal VfL-Fan zu sein? Also bevor wir jetzt genau auf dein Spiel, auf dein grün-weißes Erweckungserlebnis kommen. Ja, schwierig eigentlich, ne? Also wenn man bei uns aus dem Norden kommt, gerade zu meiner Zeit, das ist, ne, man fängt ja meist so an, mit der Grundschule sich für irgendeinen Fußballverein zu interessieren. Da gab es bei uns dann entweder den HSV. Ja, was sonst? Ne? Ja, ja. Das ist mir zum Glück ferngeblieben. Holstein Kiel. Oder wärst du zum Handball gegangen? Flensburg. Ja, genau, also Flensburg ist bei uns natürlich auch groß. Wenn man Handball ist, dann ist man bei uns glücklich. Bin ich aber nicht. Handball ist für mich nicht der Sport. Von daher gab es dann entweder die Bayern oder den BVB damals, der da auch so seine große Zeit hatte, 94. Und entsprechend muss ich auch zugeben, dass ich am Anfang BVB-Bettwäsche hatte. Okay, gut. Tut mir leid. Nach dem diesjährigen Spiel oder in der Hinrunde, das kehren wir dann auch unter den genau. Teppich sozusagen. Nur irgendwann mal kam dann halt die Zeit, wo man sich wirklich für den Fußball interessiert hat und nicht nur ne, mitgelaufen ist, weil alle Jungs das machen mussten. Und so kam es dann 95, 96, gerade mit der erfolgreichen Pokalsaison, dass man für den kleinen, armen, süßen Dorfverein Sympathien gegeben. Seine Sympathien, hat. Genau. Sehr, sehr schön. Aber dein grün-weißes Erweckungserlebnis, und da kommen wir jetzt natürlich zu dem Grund deines Besuchs, das war noch ein ganz anderes Spiel. Und das musst du jetzt mal sagen, welches das war. Ja, man könnte jetzt vieles vermuten. Aufstiegsspiel oder Quali für die für den UEFA Cup, wie er damals dann noch so schön hieß. Aber nee, es war das Spiel VfL Wolfsburg gegen St. Pauli 2001. Ja, ne? Ein ganz besonderes Spiel, denn es war das erste Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga. In der Tat. So, also es hat schon was Besonderes. Weil als wir hier im Vorgespräch da mal getalkt hatten und dann gesagt haben, so, welches Spiel war es denn jetzt endlich? Und dann sagt er, St. Pauli gegen Wolfsburg, da habe ich erstmal so gesagt, was ist das denn? Aber umso besser, weil das ist ja das, was hier auch letztendlich ausmacht, dieses ja, persönliche, dieses Gefühl, da ein Erweckungserlebnis gefühlt zu haben. Und ich kann es nochmal so quasi schon vorwegnehmen, also wir hatten das Spiel am zweiten Spieltag der Saison 2001-2002, es ging 1-1 aus, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, sozusagen. Ein sensationelles Ding, da gehen wir natürlich jetzt genau auch mal drauf ein und steigen mal ein in ja, die ersten paar Minuten des Spiels, denn die hatten es schon mal in sich. Anpfiff. Erste Chance für Wolfsburg. Petrov flankt von der linken Seite. Amadou unterläuft einen Stellungsfehler. Ponte kommt aus 5 Metern frei zum Schuss, doch der Neuzugang erwischt den Ball nicht so richtig, sodass FC-Keeper Bulat klären kann. 7. Minute. 0-1. Tor für St. Pauli. Rahn, Freistoß aus zentraler Position, gut 30 Meter vor dem Tor von VfL-Keeper Reitmeier. Rahn nimmt genau Maß, sein Linksschuss geht unter der Wolfsburger Mauer hindurch, genau in die linke untere Torecke. Ja, früher Rückstand für den VfL Wolfsburg. Björn, vielleicht erzählst du aber noch mal erstmal, was hast du da überhaupt für konkrete Erinnerungen dran an dieses Spiel? Also es war ja ein Spiel am Elsterweg, Stadion am Elsterweg, im alten VfL-Stadion. Wie ist es dir da sozusagen ergangen, auch schon im Vorfeld? Genau, also im Vorfeld war es so, dass das war quasi so mein erstes Spiel nach meinem 16. Geburtstag. Dass dann irgendwann die Zeit reif war, auch mal live nach Wolfsburg zu fahren. Es wurden Bahntickets gebucht, es wurden Fußballtickets gebucht, damals noch per Post, per Blankoscheck, den man da einschicken musste nach Wolfsburg. Also mit wem bist du gefahren? Also mit meinem Bruder, der, der 3,5 Jahre jünger ist. Wir sind mit der Bahn gefahren und haben einfach gesagt, das erste Heimspiel nehmen wir mit. War vielleicht nicht die beste Idee, denn ab Hamburg wurde es ein bisschen ungemütlich, denn es gab natürlich auch ein paar Auswärtsfans. Die haben euch, ihr seid auch mit Trikot und so weiter schon angereist. Na klar, also das war ein bisschen unglücklich. Und als wir dann unterwegs auch noch die S-Bahn mit HSV-Fans getroffen hatten, war die Stimmung dann auch schon am Siedepunkt. Okay. Und dann kommst du ins Stadion rein. Was war das so für dich? Also Genau, Ding? War schon ein Riesenerlebnis. Also ins große VfL-Stadion für mich Plattdeutschen, ne, der keine großen Massen so an Fußballereignissen kannte, war das schon ein Riesenerlebnis, dieses Erfahrung Bundesliga mitzunehmen. Obwohl es eigentlich die ganze Zeit geregnet hatte und man war schon vor Spielbeginn nass bis auf die Unterhose. Wir saßen im... Ja, das war im alten Stadion tatsächlich so, wenn du Pech gehabt hast. Wir saßen im Südwesten, da ist natürlich nichts mit Dach gewesen und es wurde also auch im Spiel nicht besser. Aber das hat das alles nicht... Und dann kommst du da rein und liegst ganz kurz nach Anpfiff, ich glaube 7. Minute oder was war es, ja, liegst du schon 1-0 hinten. Was war das dann? Also hast du dann gesagt, na toll, jetzt komme ich extra her und dann sowas? Ja, so ungefähr. Also es ging gut los. Wir hatten vorher noch eine Chance, eine relativ gute, soweit ich weiß. Und dann gab es diesen Freistoß aus, ich weiß nicht, gefühlt von der Mittellinie. Und der, so ein älterer Herr neben uns sagte schon, oh, die Mauer steht viel zu weit rechts. Und der Freistoß war auch gefühlt nicht gut geschossen und war natürlich trotzdem drin, ging irgendwie an der Mauer vorbei. Und es sah nicht toll aus und trotzdem, plötzlich liegst du nur eins hin und denkst dir nur, wie fährst du zum Bundesliga-Fußball und kriegst ja so ein Kreisliga-Gegentor. Kreisliga-Gegentor, schön. Wenn du dann mal auch so auf die Aufstellung guckst, die der VfL damals ins Spiel gebracht hat, also der das Tor kassiert hat, aus wohlgemerkt 30 Metern, ja, war Klaus Reitmeier, der damals noch im Tor stand. Die Aufstellung der VfL ist ins Spiel gegangen mit ja eben Klaus Reitmeier hinten im Tor. Dann aber auch noch so alten Cracks wie Marino Beliskov, Stefan Schnorr hat da in der Innenverteidigung auch noch mitgespielt. Und das ist auch richtig schön klassisch mit Libero, so viel zum Thema der VfL, hat noch die Dreierkette gespielt. Waldi Krüger noch, davor dann Kahan, Akonor, Matzen, Kübauer und vorne mit Ponte, Jürgen Rische und Martin Petrov. Was waren so deine, also hast du deine Helden damals alle gekannt oder war das jetzt so ein Ding, wo du sagst, ist nicht? Also ich finde, die Namen sind heute noch alle präsent. Also. Okay, gut, war damals auch schon so. Also, ja. Ne? Ja, also ne? nicht vergessen bis heute, das sind alles für mich noch große Namen. Wen hattest du auf dem Trikot? Du hast ja gesagt, du bist mit Trikot angereist. Hattest du einen auf dem Trikot oder hast du deinen Namen drauf gehabt? Meinen Namen hatte ich nicht drauf, weiß ich nicht. Also, wahrscheinlich war es die Zeit mit Petrov. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er schon da war. Aber würde ich jetzt vermuten. Das könnte sein, dass da Martin Petrov drauf war. Ja. Okay, gut. Ja, und dann ging es ja sozusagen weiter im Spiel und der VfL erstmal nicht so prall unterwegs gewesen. 26. Minute. Konterchance für St. Pauli. Doch der Schuss von Rath aus halblinker Position nach Pass von Megle geht über das Tor. 27. Minute. Die Ausgleichschance für den VfL. Held und Ingemann vertändeln den Ball. Matzen schaltet blitzschnell und schlägt eine weite Flanke auf Rische. Doch der Stürmer bringt den Ball nicht ganz unter Kontrolle. Sein Schuss geht rechts vorbei. 31. Minute. Schöne Aktion von Megle. Sein Drehschuss aus halbrechter Position geht aber links vorbei. Ja, danach hat man sich dann aber so ein bisschen berappelt. Also wenn du das auch nochmal Revue passieren lässt für dich, also der VfL ist ja dann im Spiel gegen Pauli, die ja da ja, auf nassem Geläuf, würde ich mal sagen, alles kämpferisch abgerufen haben, was so in dieser Truppe drin steckt. Übrigens hinten auch klassisch mit Libero. Holger Stanislawski genau. drin gespielt. Unter anderem noch so ganz besondere Kandidaten wie Megle, die kennt man noch, und Amadou vielleicht noch. Und der Kollege Rahn hat ja auch das 1-0 da erzielt. Ja. Aber wie hast du dann dieses Spielerlebnis empfunden? Quasi auch während der ersten Halbzeit. Also es wirkte sehr viel Kampf und sehr viel Geschwindigkeit und war wirklich toll anzusehen. Also man sah, die einen wollten und die anderen konnten nicht, aber kam über den Kampf und wartete auf den Konter. Das war wirklich mitreißend. Also ich habe es wirklich als richtig gutes Hin- und Kampfspiel mit vielen guten Chancen in Erinnerung, ja. Ja gut, der VfL hat dann auch ein bisschen die Kurve gekriegt, aber dann bis zur Halbzeit noch nicht ausgleichen können. Bevor wir dann natürlich auch auf die zweite Halbzeit dann uns noch weiter langhangeln, würde ich natürlich von dir gern wissen, deine Beziehung zum VfL, warum bist du Fan? Also was macht das für dich letztendlich aus? Was macht der Verein auch für dich aus? Genau, also es ist halt damals so gewachsen. Damals war es noch der kleine, süße Verein. Die EM 96 hat das Interesse zum Fußball sicherlich nicht weniger gesteigert. Dann kam unser Aufstieg, unsere Quali für den UEFA Cup. Er hat da sicherlich auch nichts Negatives getan, sodass das nach und nach gewachsen ist. Und dann halt irgendwann mal auch dieses erste Heimspiel fällig war. Und seit 2004 gibt es ja dann auch die Dauerkarte. Und, du hast Dauerkarte, Flensburg kommen. So ist es, ja. Krass, ja. So ist es gewachsen. Das sind VfL-Fans, aber wir haben ja keine. Ich habe den übrigens eingekauft, den Björn, der erzählt mir hier was von Pferd. Nein, gar nicht wahr. Ja, super, super Geschichte, was das angeht. Wenn du sagst, also gerade so aus der Entfernung, welche Rolle spielt denn der VfL oder kann der VfL in deinem Leben spielen, wenn du gerade jetzt nicht vor Ort bist, aber bist du tatsächlich alle 14 Tage hier mit der Dauerkarte? Muss man sich das so vorstellen? Oder wie ist das? So war es lange Zeit. Mhm. Dann kam irgendwann mal Familie und Arbeit mehr dazu, sodass es inzwischen nicht mehr so ist. Aber 2014 habe ich mich habe ich nach anderen Fans in Schleswig-Holstein gesucht, habe auch ein paar gefunden und dann entsprechend einen Fanclub gegründet. Ah ja, der heißt, kannst du Werbung machen jetzt? Gerne, die SH-Wölfe. Jeder, der Interesse hat, kannst du gerne melden. Alles klar. Und da gehen die Dauerkarten dann meist so ein bisschen hin und her. Wer kann, der fährt. Okay. Und dank der Ticketbörse ist natürlich dann manchmal auch, dass die Spielkarten nicht von uns genutzt werden. Ja. Jetzt hast du da so, würde ich mal sagen, ja, so eine kleine Enklave da in Schleswig-Holstein mit VfL-Fans. Wenn du aber mit Nicht-VfL-Fans sprichst und dann dich da in Flensburg outest, ja, und sagst hier, ich bin VfL Wolfsburg-Fan, wie begegnet man dir denn und wie verhältst du dich dann darauf hin? Also bis vor, ich würde sagen, 10 oder 5 Jahren ging das dann schon teilweise ins Lächerliche von wegen, ne, was wie kann man nur? Und es gibt doch nur 2 VfL-Fans, wie wir alle wissen. Aber es hat sich in den letzten Jahren schon mehr auch in Respekt umgewandelt, dass man für so einen Verein in weiter Ferne Sympathien hegen kann. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass inzwischen Leipzig und Hoffenheim uns diesen Job abgenommen haben. Den Buhmann. Genau. Quasi, ja. Also es geht. Also es ist nicht, du bist da jetzt nicht so Anfeindungen oder was ausgesetzt, weil das ist ja doch schon sehr, also sehr großes HSV-Land, möchte ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ne, bei uns ein Dorf ohne HSV-Fahne gibt es nicht. Mhm. Aber inzwischen ist das mehr Respekt als... HSV, das ist zweite Liga, ne? Wollte ich nur ja, noch. Ja. Wollte ich nur noch mal reinmachen. Ja, berappelt hat sich dann auch in deinem Spiel des Lebens sozusagen der VfL Wolfsburg. Der ist dann natürlich auch ja, in die zweite Halbzeit gegangen. Also kannst du dich noch so erinnern, ich meine, gut, mit 16 hast du ja schon Bier geholt oder so, für den jüngeren Bruder wahrscheinlich nicht so sehr, glaube ich. Nee, genau. Aber dass dann, wie dann so quasi in der Halbzeit gesprochen wurde, wie war da so die Stimmung im Sinne von, ah, das wird noch oder das wird nichts mehr? Wie muss man sich das vorstellen? Also die Stimmung war damals schon so, dass alle fest noch dran geglaubt haben, dass da mindestens 2 Tore fallen, weil das Spiel auch so gekippt war in unsere Richtung. Ne, das war wirklich, es wirkte, es kamen immer mehr Angriffe, die Angriffe wurden besser und eigentlich war man sich sicher, dass mindestens 2 Tore noch fallen. Und weil St. Pauli auch nicht mehr die Chancen hatte, bis auf vielleicht mal ein paar Konter, die aber auch nie gut ausgespielt worden sind, da war man sich sicher. 33. Minute, nochmals Rische. Nach einer Kopfballvorlage von Schnorr steht der Stürmer völlig frei am 5-Meter-Raum. Doch Bulat entschärft mit einem unglaublichen Reflex den Kopfball des VfL-Angreifers. 41. Minute, Glück für St. Pauli. Ein Kopfball von Kübauer nach Freistoßflanke von Ponte geht gegen die Querlatte. 42. Minute. Reitmeier klärt einen Distanzschuss des Agüin Meckle. Halbzeitpfiff. 55. Minute. Nun schwimmt St. Pauli. Bulat segelt unter einer Flanke durch. Den anschließenden Kopfball kann Bürger von der Linie klären. Und an der Linie beim VfL Wolfsburg stand Wolfgang Wolf, natürlich, wohlgemerkt, ja, der dann auch gewechselt hat, sehr, sehr offensiv. Also der wollte natürlich, klar, war ein Rückstand, also der hat dann zum Beispiel Markus Feldhoff, ne, die Älteren werden sich auch noch erinnern, für Stefan Schnurr gebracht, ja. Dann ist noch ein Plassenlänger gekommen und Munteanu, auch da, ja. Der hat auch mal bei uns gespielt, ja. Ne, der hat also quasi dann dreimal gewechselt. Hat sich das bemerkbar gemacht für dich auf dem Platz, was da auch der Trainer von außen eingewirkt hat? Also hat, weil das ja auch mit Laufbahn drumherum, hat man das gesehen, hast du das mitgekriegt? Wie hat das für dich gewirkt dann auch insgesamt? Also es wirkte schon so, dass das Spiel von Minute zu Minute offensiver wurde, weil scheinbar auch man nicht mehr so groß die Sorge hatte, dass der St. Pauli große Konter fahren könnte. Also man, es ist wirklich schon, dass man hinten ziemlich offen stand und trotzdem kaum Gefahr hatte. Ja, und kurz vor Schluss, da hören wir jetzt auch nochmal rein in den Live-Ticker damals vom Kicker, wie sich das sozusagen gelesen hat, wie dann doch noch alles, fast alles gut geworden ist. 58. Minute, Spielerwechsel Wolfsburg. Montiano kommt für Matzen. 60. Minute, dicke Chance für St. Pauli. Der eingewechselte Bajramovic kann sich auf der rechten Seite gegen Billiskopf durchsetzen. Seine Hereingabe erwischt Mäckle noch mit dem Kopf, doch der Ball geht gegen den linken Pfosten. 80. Minute. Ein schöner Distanzschuss von Montiano streicht knapp über die Querlatte. 84. Minute. Ein Rettungsversuch von Amadou mit dem Kopf landet fast im eigenen Tor. Glück für St. Pauli. 85. Minute. Tor für Wolfsburg. 1:1. Kahan, Kopfball, Montiano. Ja, Miro Kahan, Vorlage Montiano, der hat dann den verdienten Ausgleich sozusagen auch geschossen von der Seite. Freistoßflanke von Montiano und dann ja, hat dann Kahan das Ding reingemacht. Wie hast du das Tor gesehen? Kannst du dich daran noch erinnern? Also was das und was dann auch passiert ist mit dir und drumherum? Also woran ich mich noch erinnern kann, was ist, dass es so typisch war. Man hat so viele Chancen in diesem Spiel herausgespielt und es ging an den Pfosten, es ging knapp vorbei und dann gab es wieder mal eine Standardsituation und die geht natürlich rein. Also es war so typisch dieses Spiel, wo viel gekämpft wurde und wirklich viele gute Chancen rausgespielt worden sind und dann ist es doch eine Standardsituation, die zum Glück zumindest noch zum 1:1 geführt haben, ja. Und dann gab es ja sogar noch, weil der VfL mit dem späten Ausgleich dann nochmal komplett auf Sieg gegangen ist. 90. Minute. Bulat rettet mit einer Wahnsinnstat gegen Ponte, der die halbe St. Pauli-Abwehr stehen gelassen hat. Abpfiff. Noch eine Riesenchance und der St. Paulianer-Keeper Bulat, der drin gewesen ist, holt sozusagen die Kiste dann nochmal raus. Also das, da fällt man doch, glaube ich, so als Fußballer, als Fußballfan dann so ein bisschen vom Glauben ab. Na, eigentlich normalerweise müsste das Ding doch jetzt drin sein, du gewinnst das sogar noch mit der Intensität. War das bei dir auch so? Oder hast du gedacht, ach, zum Glück haben wir noch einen Ausgleich gemacht? Also die Stimmung im Stadion war schon richtig sehr gut, auch weil das Spiel halt die ganze Zeit von unserer Seite kam. Vielleicht, ne, wenn man zur aktuellen Situation das mal vergleicht, da ist das so, ne, wir haben unsere Ergebnisse gerade eigentlich ganz gut, bis auf die letzten beiden Spiele, aber es sind nicht so die guten, wirklich überragenden Spiele. Und das Spiel damals war wirklich, also zumindest habe ich so eine Erinnerung, von unserer Seite überlegen geführt. Und von daher war die Stimmung wirklich sehr gut. Und dass der Siegtreffer nicht gefallen ist, hat das nachher auch keinen Abbruch getan. Ich meine, es war auch der zweite Spieltag. Ja, das war so der Heimauftakt. Ich glaube, da war man auch froh, dass man nicht verloren hatte, ja. Erstmal in erster Linie. Weil das Wetter schon so scheiße war, ja, wie es dann auch gelesen ist. Aber dass der VfL den Sieg verdient gehabt hätte, das haben dann auch sozusagen die Kollegen vom Kicker so gesehen im Nachgang. Glücklicher Punktgewinn für St. Pauli. Das erste Bundesliga-Duell zwischen Wolfsburg und St. Pauli endete mit 1:1. Wolfsburg verpasste trotz drückender Überlegenheit den Sieg, weil Chancen leichtfertig vergeben wurden. VfL-Fan Björn Dau ist zu Gast, extra angereist aus Flensburg, möchte ich nochmal sagen an dieser Stelle. Du hast gesagt, du bist bist beim Fanclub auch Vorsitzender, richtig? Oder gibt es das bei euch sozusagen? Zu dritt sind wir Vorsitzender. Gibt es denn ein Fan-Thema, was dir rund um den VfL besonders wichtig ist? Also gerade auch aus der Entfernung, wenn man hier gar nicht so ständig vor Ort sein kann und ist? Genau, also lange Zeit gab es immer Probleme, gerade von auswärts direkt an Tickets ranzukommen oder ne, an die Tickets, an die auch der Wolfsburger rankommt, ne, gerade im Bereich Vorverkauf zu größeren Spiels war es da schon öfter mal so, dass das schwierig war. Aber inzwischen haben wir das zusammen mit, gerade mit Holger Ballwanz, ganz gut im Griff. Der ist ja auch ein Nordlicht. Also die Fanbetreuung ist da sozusagen mit dran. Was genau, dass wir da einen guten Draht haben, dass okay. Wir da nicht groß also das hat sich, sind. Das hat sich auch dann verbessert für euch letztendlich ja. In der Zeit. Sehr schön. Ja, Man of the Match müssen wir natürlich noch küren. Aber vorher will ich wissen von dir, dein Lieblingsspieler vom VfL, aktuell und all-time. Also war es einer aus der Truppe, die du da zum ersten Mal gesehen hast, von den Spielern, dass du sagst, also mit dem bin ich dann auch verbunden, in Anführungsstrichen, also so emotional, weil es das Ding war, oder ist es, hast du da über die Jahre andere Spieler? Genau, also seit gefühlt 10 Jahren trage ich Robin Knoche auf dem Trikot. Ah, warum? Ja, der ist einfach hier gewachsen und mit dem bin ich quasi mitgewachsen. Okay, cool. Und aktuell sind es zwei, die herausstechen aus meiner Sicht. Das ist natürlich einmal unser Wut. Wout, ja, korrekt, ja, sehr schön. Und Schlager hat mir auch die ersten Spiele unheimlich zugetan. Ich hoffe, dass er bald wieder fit ist und weil das auch so eine Kampfsau ist. Sehr schön. Kommen wir aber nochmal zu deinem Erweckungserlebnis zurück. Da geht es ja um das Spiel des VfL Wolfsburg zu Hause am zweiten Spieltag der Saison 2001-2002 gegen den FC St. Pauli. 1:1 haben wir gehört, ist ausgegangen. Sensationelles Spiel, im Regen gestanden, klatschnass, extra angereist aus Flensburg. Ja, da... Normalerweise fragt man immer, woran hat es gelegen? Ja, ja. In dem Fall frage ich, was war dein Schlussfazit und welcher Spieler ist dir denn aus diesem Erweckungserlebnis in Erinnerung geblieben, ist für dich dein Man of the Match? Wölferadio, Man of the Match. Also der wirklich viel angetrieben hat, war damals Martin Petrov. Ja, nicht nur in dem Spiel, auch in vielen anderen ist er ja in Erinnerung geblieben. Von daher ganz klar der Martin. Sehr schön. Und was ist dir, nachdem du dann aus dem Stadion weg warst so oder rausgegangen seid, war es nass wie ein Pudel, haben wir gehört. Genau. So, dann setzt man sich wieder in Zug und freut sich des Lebens, dass man ein 1:1 von Wolfsburg gegen Pauli gesehen hat. Oder beschreibt man deine Stimmung dann? Ja, genau. Dann man setzt, zum Abschluss, ne, man fährt nach Hause, ist noch zu Hause nass gewesen, als man 6 Stunden später zu Hause war, hat die ganze Fahrt mit den St. Pauli-Fans gehabt. Also eigentlich sprach vieles dafür, nicht mehr nach Wolfsburg zu fahren, aber das war halt genau das Gegenteil, dass die Stimmung und alles hat einen damals mitgerissen und hat einen dann auch nie mehr losgelassen. So soll es sein. Schönes Schlusswort. Das war Björn Dau in der zweiten Ausgabe von Man of the Match, Spiel meines Lebens. Und ja, ganz großes Kompliment. Vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, um hier bei mir in der Sendung darüber zu sprechen, wie du VfL-Fan geworden bist. Ich danke. Guten Heimweg. Und wie gesagt, wenn ihr mal gerne mit dabei sein möchtet bei Spiel meines Lebens, bei Man of the Match oder auch gerne Woman of the Match, heißt es natürlich dann auch, wenn eine Frau hier mal zu Gast sein könnte. Ja, genau. Weißt du, Diversity of the Match? Ich habe keine Ahnung, wie man das dann sagt. Aber natürlich, das können wir dann klären, wenn es mal soweit ist, finde ich. Und ja, hoffe natürlich, euch hat die Ausgabe hier auch gefallen. Schreibt mir das wie immer. Und dann sage ich, bleib geschmeidig, bis zum nächsten Mal und nur der VfL. Dankeschön. Wölferadio. Man of the Match. Spiel meines Lebens.